Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Daniel is happy today. Daniel ist heute glücklich. Because he likes to be here in the office. Denn er liebt es, im Büro zu sein. He likes it much more than being on vacation. Er liebt es viel mehr, als in den Ferien zu sein. Because when he goes on vacation, he misses us so much. Denn wenn er in den Ferien ist, vermisst er uns so sehr. After 3 months, he misses us. Nach 3 Monaten vermisst er uns. Before that, he won't. Vorher wird er uns nicht vermissen. Anyhow. Wie auch immer. So we talked about the two parts of the nature of God. Wir sprachen über die zwei Seiten des Wesen Gottes. A lover and a warrior. Der Liebhaber und der Kämpfer. You know, unfortunately, weißt du, unglücklicherweise, many marriages I know, they also have these two parts of the nature of God. Haben viele Ehen, die ich kenne, auch diese zwei Seiten von Gott. The wife is the lover and the man is the warrior. Die Frau ist die Liebhaberin und der Mann ist der Kämpfer. But that's very sad. Das ist sehr traurig. Because it's supposed to be in every single person should be those two natures. Denn in jeder einzelnen Person sollten diese beiden Wesen vorhanden sein. As we saw, Jesus was a lover and the same Jesus was a warrior. Wie wir sahen, war Jesus ein Liebhaber und der gleiche Jesus war ein Kämpfer. Look, how do we need to be lovers? Wie müssen wir Liebhaber sein? Of course, the first thing is we need to love God above everything else. Als erstes müssen wir Gott über alles andere lieben. And of course, we need to allow the love of God to capture our heart. Und natürlich müssen wir es der Liebe Gottes erlauben, unsere Herzen zu ergreifen. You know, every day we need to think and meditate about God's love. Jeden Tag müssen wir über die Liebe Gottes meditieren und nachdenken. Every day we need to make a decision. Today I will love. Jeden Tag müssen wir eine Entscheidung treffen. Heute werde ich lieben. I will love God with all of my heart. Ich will Gott mit meinem ganzen Herzen lieben. I will love people around me. Ich will die Menschen um mich herum lieben. I will love my brothers and sisters. Ich will meine Brüder und Schwestern lieben. You know, we have to be people who have this nature. Weißt du, wir müssen Menschen sein, die dieses Wesen haben. But you know what? It's not only people that we need to love. Es sind nicht nur Menschen, die wir lieben müssen. You know, Debbie is a perfect example of this. Debbie ist dafür ein perfektes Beispiel. She loves dogs. Sie liebt Hunde. Sometimes I wonder if she loves some dogs more than some people. Manchmal frage ich mich, ob sie gewisse Hunde mehr liebt als gewisse Menschen. If she would be here now, she would probably admit and she said, yes, I do. Wenn sie hier wäre, würde sie es sehr wahrscheinlich zugeben und sagen, ja, das mache ich. I think also, to be very honest and fair to her, I think some dogs are more lovable. Ich denke auch, um wirklich ehrlich und fair zu ihr zu sein, manche Hunde sind liebenswerter als gewisse Menschen. I have a friend of mine who is a pastor in England. Ich habe einen Freund, der in England ein Pastor ist. And he has a magnet on his fridge. An seinem Kühlschrank hat er ein Magnet. And the magnet says, the more people I know, the more I love my dog. Und darauf steht, je mehr Menschen ich kenne, desto mehr liebe ich meinen Hund. And I said, are you crazy? Und ich sagte, bist du verrückt? You're a pastor and you put this on your fridge? Du bist ein Pastor und das hängt an deinem Kühlschrank? But, you know, think about it. Weißt du, denk darüber nach. Let's not, jokes beside, as we say. Witze beiseite, wie man sagt. But look at it, we must not only love people. Wir müssen nicht nur Menschen lieben. We must also love truth and righteousness. Wir müssen auch die Wahrheit, Gerechtigkeit lieben. Look what Psalms 89 verse 14 says. Schau, was Psalm 89 Vers 14 sagt. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Gerechtigkeit und Gericht ist deines Stuhles Festung. Gnade und Wahrheit sind vor deinem Angesicht. You know, if we are not people who are passionately loving truth and justice and righteousness, wenn wir nicht Menschen sind, die leidenschaftlich die Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit lieben, we don't express the true nature of Jesus. Drücken wir nicht das wahre Wesen Jesu aus. There are so many people, they compromise the truth because they are too scared of other people's opinion. Es gibt so viele Menschen, die die Wahrheit kompromittieren, weil sie zu sehr Angst vor der Meinung anderer Menschen haben. You know, they say, oh, you have to love everybody, so you can't say that. Sie sagen, du musst jeden lieben und darum kannst du sowas nicht sagen. But in reality, it's not even love for people that makes them do this, it's fear of men. In Wahrheit ist es nicht einmal Liebe, die sie veranlasst, so zu handeln. Es ist Menschenfurcht. If we truly love truth and establish it and affirm, wenn wir wirklich die Wahrheit lieben und diese etablieren und darin fest werden, there will be times we will have to suffer persecution. Wird es Zeiten geben, in denen wir Verfolgung leiden müssen. You know, Paul was never worried about this. Paulus war darüber nie besorgt. Paul defended the truth of the pure gospel. He didn't matter what it cost him. Paulus verteidigte die Wahrheit des echten Evangeliums, egal was es ihm kostete. So we need to be known as people, who love even our enemies, but who also love justice and righteousness. Wir müssen als Menschen bekannt sein, die Menschen lieben, die sogar ihre Feinde lieben, aber auch Recht und Gerechtigkeit lieben. Do you know, when I see how leaders and churches abuse people. Wenn ich sehe, wie Leiter und Gemeinden die Menschen missbrauchen, using teachings that have nothing to do with the Bible. Indem sie Lehren gebrauchen, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Distorting the character of God. Sie verdrehen das Wesen Gottes. Making the finished work of the cross like it doesn't even exist. Sie behandelt das vollbrachte Werk am Kreuz, als ob es nicht existieren würde. Defying the finished work of the cross all day long. Lehnen sich gegen das vollbrachte Werk am Kreuz den ganzen Tag auf. I love the truth of the finished work of the cross enough that I'm willing to confront this. Ich liebe die Wahrheit über das vollbrachte Werk am Kreuz genug und ich bin gewillt, dies zu konfrontieren. So remember. Erinnere dich. Jesus was a lover and Jesus was a warrior. Be the same. Jesus war ein Liebhaber und er war ein Kämpfer, also sei das Gleiche. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.